Navid Kermani, ist es genau eine Woche her, dass Sie in Teheran die Unruhen mitbekommen haben. Und Sie haben sehr anschaulich in der Zeit beschrieben, wie das, was 3 Tage zuvor noch ein Schweigemarsch war, in Krieg mündete. Ein großes Wort. Was ist aus diesem Krieg seither in dieser vergangenen Woche geworden? Denn die Gewalt von Seiten des Regimes nimmt ja nicht ab, wie wir hören. Nein, also Krieg nicht in dem Sinne, dass da ein Bürgerkrieg herrscht. Es gab Szenen, in denen ich drin war, die sahen aus wie Krieg. Also das bedeutet nicht in dem Zusammenhang, dass da jetzt wirklich im Iran Krieg herrscht. Und seitdem hat die Niederschlagung der Proteste hat sich fortgesetzt. Es gibt nur noch einzelne Proteste. Der Protest hat sich auf unauffälligere Methoden verlegt, etwa dass man am Abend weiterhin Gott ist größer ruft auf den Dächern und von den Balkonen. Ansonsten ist auf den Straßen relative Normalität eingekehrt, außer dass noch relativ viele Milizen und Polizisten da an den großen Kreuzungen stehen. Hunderte Oppositionelle sind verprügelt, verhaftet, zum Teil gefoltert worden. Am Freitag hat ein Ayatollah nun sogar die Todesstrafe für die Anführer des Protestes gefordert. Was bedeutet es für eine solche Bewegung, der es, zumindest wenn man Exil-Iranern hier in Deutschland glaubt, ja längst nicht mehr nur um eine Wiederholung der Wahlen ging, sondern um mehr? Das bedeutet, dass zunächst einmal diese Bewegung gestoppt ist an der Oberfläche, dass auch eine gewisse Resignation einkehrt, wobei das immer noch sehr offen ist, wohin das geht. Das kann auch wieder hochkommen und vor allem weiß man nicht, was hinter den Kulissen geschieht. Es gibt sehr viele Anzeichen dafür, dass hinter den Kulissen ein Machtkampf tobt. Zum Beispiel sind bei der Feier zur Präsidentschaft Ahmadinejads im Parlament sollen 100 von 270 Abgeordneten demonstrativ ferngeblieben sein. Mhm. Und das ist ein Parlament, das von den Konservativen beherrscht ist. Also das ist kein Parlament, wo irgendein Reformer drin sitzt. Das zeigt an, das ist nur eines von mehreren Beispielen dafür, dass die Macht von Khamenei noch nicht, möglicherweise noch nicht so gefestigt ist, wie er das möchte. Aber auf der Straße kann man sagen, hat das Regime gewonnen, einfach durch den massiven Einsatz von Polizei, von Revolutionswächtern, von freiwilligen Milizen, von Geheimdienst. Wer heute noch demonstriert in Teheran, der riskiert einfach sein Leben. Lassen Sie uns noch mal kurz darüber reden, was das Ganze überhaupt war, wenn man jetzt vorsichtig schon in der Vergangenheit darüber sprechen mag. Es gibt ja sehr unterschiedliche Sichtweisen auf diese grüne Revolution. Westlichen Korrespondenten wird vorgeworfen, sie sprechen nur mit Intellektuellen aus dem Norden Teherans. Oder allgemeiner, der Westen hätte Iran mal wieder zur Projektionsfolie für die eigenen Wünsche gemacht. In Wirklichkeit sei die Situation ganz anders. Mousavi selbst natürlich auch kein Aufklärer, von der Stimmung oder den Normen auf dem platten Land ganz zu schweigen. Wie beurteilen Sie diesen Konflikt? Sehen wir wirklich, was dort vor sich geht? Sehen wir die Subjekte dieser Reform oder dieser grünen angedachten Revolution wirklich? Also das, was da passiert, was über YouTube zu sehen ist oder was man an Augenzeugenberichten dort liest, das ist echt. Das ist eine wirkliche Realität. Teheran war letzte Woche im Ausnahmezustand. Und zwar nicht nur irgendwelche Demonstranten, nicht nur Studenten, sondern die ganze Stadt. Es sind nach Angaben des Teheraner Bürgermeisters, der selbst ein Konservativer ist, also keiner von den Demonstranten, nach Angaben des Bürgermeisters waren am Montag vor 8 Tagen 3 Millionen Menschen auf der Straße. Also insofern kann man nicht von einer westlichen Produktion sprechen. Und es ist eine ganz, ganz merkwürdige Sache, dass plötzlich in der jungen Welt oder anderen linken Organen eine Art von Solidarisierung mit Ahmadinejad einsetzt, die ich einfach unfassbar finde. Das ist einfach nur Hauptsache, man ist gegen Amerika, also ist man für einen Teil der extremen Linken plötzlich wieder gut. Und man übersieht völlig, dass unter Ahmadinejad das Regime, das ohnehin nicht sehr menschenrechtsfreundlich war, auf massive Weise Menschenrechte verletzt hat, Andersdenkende verhaftet hat, vor allem die religiöse Minderheit der Baha'is verfolgt hat, auch den mystischen Islam versucht hat zu vernichten, muss man schon sagen, also Klöster gestürmt hat, Mystiker verhaftet hat. Also all das übersehen diese Leute. Was daran stimmt, ist natürlich, westliche Korrespondenten, die nach Teheran fahren, haben natürlicherweise mit anderen Ländern auch und mit ihresgleichen zu tun, also mit einer städtischen Mittelschicht, mit einer Oberschicht, mit Kollegen, mit Journalisten. Und das ist in der Tat auch selbst für mich, der ich selbst, wenn ich nach Iran fahre, gar nicht so einfach. Auch ich habe zu tun mit meinen Verwandten, mit meinen Freunden und die sind nun seit immer schon offen gewesen oder haben sich immer schon Veränderungen gewünscht. Die haben niemals für einen Kandidaten des Systems gestimmt, also keine einzige Wahl. Und das ist sozusagen durchgehend in diesen Schichten. Sie finden in der Mittelschicht niemanden, der für Ahmadinejad gestimmt hat. Das ist also, da hat er nicht sein Wählerpotenzial. Die Frage ist eher, Wo hat er es? Wo hat er es? Und das hat mich natürlich auch beschäftigt, vor den Wahlen schon beschäftigt. Und mir war ziemlich deutlich schon vor den Wahlen, er ist im Kleinbürgertum, da hat er große Sympathien gehabt. Also nicht bei den kleinen Leuten, Händlern, Bäckern, Werkstattmechanikern, im Bazar, diese Kleinbürgerschicht. Da gibt es, das habe ich in Teheran auch erlebt, ganze Straßenzüge, die einfach alle für Ahmadinejad gestimmt haben. Insofern gibt es durchaus einen Klassengegensatz. Unter anderem, weil er auch die Nutznießer des Systems angegriffen hat. Genau, weil er Subventionen verteilt, Coupons verteilt, weil er die Renten verdoppelt, verdreifacht hat. Und weil sie auch das Gefühl haben, das ist einer von ihnen, der spricht ihre Sprache, der stellt sich ja vor allem auch, das ist auch ein Irrtum, den man oft macht, Ahmadinejad ist nicht gewählt worden vor 4 Jahren bei geringer Wahlbeteiligung und beim Gegenkandidaten Rafsanjani nicht gewählt worden, weil er das System repräsentiert, sondern im Gegenteil, weil er gegen die Bonzen kämpft, also gegen das Establishment kämpft. Das ist quasi ein Teil einer Revolution gegen die etablierte Schicht innerhalb der Islamischen Republik. Und die Frage war in der Tat auch für mich, hat er seine Versprechen erfüllt, erreicht eine ähnliche Stimmenzahl wie damals gegen Rafsanjani? Und das ist überhaupt nicht zu bestreiten, dass Ahmadinejad eine Popularität hatte in dieser städtischen Mittel, in diesem Kleinbürgertum, in Südteheran, bei kleinen Leuten. Bei Arbeitern ist es schon etwas, wackelt es schon etwas, weil deren Coupons von der Inflation wieder aufgefressen werden. Also die Wirtschaftspolitik von Ahmadinejad hat zu einer horrenden Inflation geführt. Das heißt, selbst wenn die Renten verdoppelt werden, haben die Leute nicht unbedingt mehr in der Tasche. Was nun diesen Eindruck betrifft, der ja auch immer wieder genannt worden ist, man würde das iranische Land nicht kennen. Ich war nun im Frühjahr zum wiederholten Mal auf dem Land unterwegs und dort ist es sehr, sehr unterschiedlich. In Provinzen wie Kurdistan, wie Aserbaidschan, da ist keine große Bindung an das Regime auf dem Land. Eine Provinz wie Lurdistan, dort sind die Leute nicht sehr religiös, das ist gar nicht eine sehr, also da ist die Bindung an den Islam eher gering ausgebildet. Und da gibt es wiederum Regionen, wo das in der Tat stimmt. Also dort ist die Sympathie da. Man muss wirklich sagen, Ahmadinejad hat sich um die Belange der Landbevölkerung gekümmert. Er hat dort auch Gesetze erlassen, die denen zugute gekommen sind. Allerdings war schon mein Eindruck vor der Wahl, dass nicht für Ahmadinejad nicht reichen wird, um die Wahl zu gewinnen. Dafür war die Mobilisierungskampagne seiner Gegner zu groß. Das heißt, diejenigen, die für Ahmadinejad waren, die finden ihn ganz gut. Aber die gegen ihn sind, die hassen ihn wirklich. Für die ist er ein wirkliches Feindbild. Das heißt, die Mobilisierung, die er erzeugt, ist eher bei den Gegnern gewesen. Dann lassen Sie uns aber noch mal ganz kurz auf die Subjekte des Protests zu sprechen kommen und auf die Frage, ob wir sozusagen die als Projektionsfolie missbrauchen. Wer sind die Leute? Sie haben geschrieben von vielen Frauen, vielen jüngeren Menschen vor allem. Also die wirklich am aktivsten sind, das sind die jungen Leute vor allem. Also wenn man jetzt da, wo die Demonstrationen wirklich verboten waren, wo es wirklich gefährlich wurde, das waren zu 90% junge Menschen. Also Studenten, junge Angestellte, Stewardessen, so eine Art von städtisches, gebildete junge Schicht, kann man sagen, mit einzelnen Älteren. Also man sah ältere Chador-Frauen, Professoren, Lehrer, all das sah man auch. Aber die Mehrzahl, diejenigen, die sich wirklich getraut haben, als es gefährlich wurde, das waren die jungen Leute, während als in 3 Millionen auf der Straße sind, dann sind alle dabei, aus allen Schichten, aus allen Altersgruppen. Insofern ist es eher ein Generationenkonflikt als ein Klassenkonflikt, denn die jungen Leute, die in der Mehrzahl ja Studenten sind, die kommen nun aus allen sozialen Schichten. Die Islamische Revolution hat dazu geführt, dass Bildung etwas geworden ist, was allen gesellschaftlichen Schichten zugänglich wurde. Das war vorher nicht so. Die Analphabetenquote ist rasant gesunken. Viele Leute, auch aus den ländlichen Regionen, aus den Dörfern, aus den kleinen Städten, können jetzt studieren, weil Schulen gebaut worden sind. Und gerade die Studenten, die am aktivsten sind, das sind oft die Studenten aus den Wohnheimen. Das heißt, Leute, die aus der Provinz kommen, meistens aus ärmlichen Verhältnissen kommen. Würden Sie es als Ironie der Geschichte betrachten, absolut, das ist, dass jetzt diese jungen Leute sich sozusagen gegen ihre Elterngeneration auflehnen, die ja die iranische Revolution absolut, gemacht hat? Genau, das ist eine Revolution der Kinder, die, ich kann das jetzt nicht beschwören, aber ich war ja beim Freitagsgebet dabei, wo wirklich eine eher ältere Generation auch in vermutlich Millionenzahl dort da war, also um den Revolutionsfront zu unterstützen. Aber das Durchschnittsalter der Menschen, die zum Freitagsgebet gehen, im Vergleich zu den Menschen, die bei diesen letzten Demonstrationen noch dabei waren, das war sicher um 30 Jahre höher, das Durchschnittsalter. Das heißt, man sah vor allem ältere Leute mit einzelnen jungen Leuten und umgekehrt war es bei den Protesten. Und in der Tat, diese Bildungsrevolution, die durch die Islamische Revolution zustande gekommen ist, wo man dachte, man bildet seinen eigenen Nachwuchs aus. Man gibt den Menschen Zugang zu Bildung, von denen man glaubte, dass die das System tragen, weil sie eben aus einfachen Verhältnissen kommen. Khomeini hatte seine Anhängerschaft bei den einfachen Leuten. Das hat dazu geführt, dass man sich seinen eigenen Widerstand geschaffen hat. Wenn die iranische Revolution von der Elterngeneration gemacht wurde, die jetzt schon seit langem eine Art von Abschottung oder geistigen Immunisierung betreibt. Welche Rolle spielt das klerikale Gefüge bei dem ganzen Konflikt? Oder anders gefragt, wir kennen ja die Sozialstatistiken der arabischen Länder. Ein immer größerer Teil der Bevölkerung dort ist unter 25 oder 30 Jahre, so auch im Iran. Was für Auswirkungen könnte das möglicherweise auf die religiöse Orientierung haben? Zunächst mal ein Regime, das die Jugend verloren hat bei einer Bevölkerungsstruktur wie der iranischen. Mit 70% etwa unter 30 Jahren, hat keine Zukunft. Also hat es das? Hat es die Unterstützung der Jugend verloren? Ja, das kann man sicher sagen. Also nicht jetzt 100%, aber wenn man einfach sich umschaut. Die Kleriker merken das. Die Kleriker sind im Iran, bis auf die Staatsführung, sehr nah am Volk. Weil das hat immer sind sie immer schon gewesen, weil sie bekommen ihr Geld vom Volk. Das ist ein anderes System als in, es gibt keine Kirchensteuer, auch anders als bei den Sunniten. Bei den Sunniten, in den meisten sunnitischen Ländern, wird der Klerus vom Staat kontrolliert, aber auch bezahlt. Bei den Schiiten war die Finanzierung des Klerus immer direkt. Deshalb konnte der Klerus die effektivste Opposition sein bei Aufstandsbewegungen in der Neuzeit. Weil die Menschen bezahlen den Ayatollah oder Mullah ihrer Wahl. Mhm. Und das ist, wenn sie es wollen, auch gewissermaßen basisdemokratisch. Mhm. Das heißt, der populäre Mullah bekommt mehr Geld als der unpopuläre. Okay. Und es ist ganz banal, wenn man in Nordteheran zum Beispiel ein Taxi haben möchte als Mullah, ist das gar nicht so einfach, weil viele Taxifahrer vorbeifahren. Einfach weil sie keinen Mullah mehr mitnehmen wollen. Und das sind Dinge, die Mullahs spüren. Die sind nicht alle so wie der Herr Khamenei, die sozusagen so völlig verbohrt sind oder eine Ideologie haben. Die sind oft sehr nah beim Volk, die spüren, was da los ist und sind oft auch sehr populistisch immer gewesen, haben oft ihre Meinung geändert. Sie werden sich darauf einstellen. Und man merkt jetzt natürlich, wandelt sich das. Das wandelt sich auf der intellektuellen Ebene, dass Iran das Land ist, wo die religiöse Reform am tiefsten in die Geistlichkeit selbst hineinreicht. Es gibt überall in der islamischen Welt Reformen, aber im Iran sind es wirklich Mullahs, also Leute mit Turban, mit Bart, die aussehen, wie man sich immer ein tolles vorstellt und die plötzlich davon reden, dass Menschenrechte nicht über Gott begründet werden müssen, sondern dass man sie einfach akzeptieren muss. Die über die Begrenzung des Bereiches des religiösen Rechtes reden, die darüber reden, dass die Herrschaft sich nicht von Gott herleitet, sondern allein durch den Volkswillen. Das sind Geistliche, die sowas sagen und nicht eben wie anderswo säkulare Intellektuelle, die eben auch sich zur Religion äußern. Und auf der Alltagsebene äußerte sich dadurch, dass zum Beispiel, wenn die Zahlen stimmen, und mir ist jedenfalls nichts anderes aufgefallen, wenn es stimmt, soweit ich es beobachtet habe, haben bis jetzt erst unter vielen hundert Ayatollahs erst zwei Ahmadinejad zum Wahlsieg gratuliert. Es war interessant zu beobachten und uns geht es hier ja eben auch gerade um diese kulturellen Aspekte, wie in der vergangenen Woche die verschiedenen Seiten mit verschiedenen Symboliken umgegangen sind. Also zum Beispiel mit dem Ruf Allahu Akbar, den Sie schon ganz am Anfang erwähnt haben. Ja, es ist also wirklich kein Kampf zwischen Religiösen und Nicht-Religiösen. Das ist völliger Quatsch. Und es wird hier gelegentlich von Exilopposition so gewendet oder man wünscht sich das im Ausland so. Das ist dann wirklich westliche Projektion. Die Zahl der Mullahs, die mitdemonstrieren, ist eher höher als die Zahl der Mullahs, die auf der anderen Seite stehen. Mhm. Nun haben wir aber gehört, dass dieser Ruf sowohl von den Demonstranten benutzt wurde, als auch abends nach Einbruch der Dunkelheit von den Milizen sozusagen. Nein, das ist falsch. Das ist falsch. Also der Ruf wurde von der Bevölkerung gerufen. Das ist der alte Ruf der Islamischen Republik. Alte Taktik gewesen 1979. Man geht aufs Dach und ruft Allahu Akbar, weil es gibt nichts Unverfänglicheres. Also wer kann etwas sagen, wenn man Gott ist größer ruft? Und die Bewegung hat sehr schnell, also irgendwann einfach das zum Ritual gemacht, dass man abends auf die Dächer steigt. Und es ist eben, die Reformbewegung hat die Symbole der Revolution geklaut. Sie hat sie auch kopiert, weil das am wenigsten verfänglich ist. Das heißt, wenn man Allahu Akbar ruft, was will eine islamische Republik dagegen sagen? Und das Kuriose ist, dass die Anhänger Ahmadinejads, um ihr islamisches Image abzulegen, damit Ahmadinejad auch gerade diese jungen Leute, von denen ich gesagt habe, die gar nicht so islamisiert sind, erreicht und eben so eine Art von Populismus macht, der hat über die 4 Jahre hinweg immer versucht, dieses islamische Image abzulegen. Das heißt, die Anhänger Ahmadinejads wedeln nationalistisch mit der Landesflagge, vermeiden eher die religiösen Symbole. Und diejenigen, die Theokratie gründlich satt sind, die haben das islamische Grün zur Farbe erhoben und rufen abends Allahu Akbar. Gerade wollte ich auf das Grün zu sprechen kommen. Das ist die Farbe der Familie des Propheten, die den Schiiten als heilig gilt. Wie konnte diese Farbe zur Farbe für den Kampf gegen eine Diktatur werden? Nun, das war eine Wahlkampffarbe. Das war die Wahlkampffarbe von Musa. Wie mehr war es nicht. Man hat die Symbole seiner Wahlkampagne übernommen. Und weil Musa, wie du selbst nun ein sehr religiöser Mensch ist, auch aus einem religiösen Kontext kommt, war das auch aus seiner Sicht nicht falsch. Aber dieses Grün symbolisiert ja nicht nur den Islam. Es ist noch eine andere Botschaft da. Der schiitische Islam, die Farbe des schiitischen Islams ist eher schwarz. Das Trauern, das Leiden, die Buße. Und das war die Farbe der Islamischen Republik. Ständig die Trauertage der gefallenen Märtyrer. Die Islamische Republik hat diesen Märtyrerkult der Schia exzessiv genutzt. Und bis zu dem Punkt, dass Lachen teilweise verpönt war in der Öffentlichkeit. Und dieses Grün ist eben nicht nur die Farbe des Islam, sondern es ist auch die Farbe des Frühlings, des iranischen Nationalsymbols, des Nowruz-Festes, des Neujahrsfestes, eine Farbe eben der Fröhlichkeit, des Aufbruches. Und insofern wird damit auch gesagt, eigentlich ist der Islam gar nicht so etwas Düsteres, was Trauriges, was immer nur zur Buße aufruft, sondern eigentlich ist die Farbe des Islams grün. Und grün bedeutet eben auch Leben und Lebendigkeit. Noch ein letztes Beispiel vielleicht in dieser Reihe der iranischen Symbole oder zu Symbolen gewordenen Dinge. Welche Rolle spielt das Märtyrertum? Mussawi sagt, er sei bereit, zum Märtyrer zu werden. Wer aber tatsächlich innerhalb ganz kurzer Zeit zur Märtyrerfigur wurde oder als eine Märtyrerin galt, das war die Studentin Neda, die jetzt zur Symbolfigur des gesamten Widerstands wurde. Der Märtyrer-Topos ist einfach sehr, sehr tief verwurzelt bei allen Iranern und zwar nicht nur den Religiösen. Das ist etwas, was sie auch bei säkularen Führern immer hatten, diese sehr schnelle Bereitschaft zum Martyrium, dass man sich opfert für das Gemeinwohl. Das hatten sie bei den Anhängern der konstitutionellen Revolution von 1906, von denen ja viele hingerichtet worden sind. Auch ein säkularer Führer wie Mossadegh 1953, der dann vom CIA weggeputscht worden ist. Da gibt es auch sehr, sehr bewegende Geschichten, wie er, als er kurz vor der Verhaftung stand und er ist dann in den Keller geflüchtet. Und dann sagte zum Beispiel, sein Minister, es ist alles so schlecht gelaufen, so schlecht gelaufen. Und Mossadegh sagte dann, und gleichzeitig so gut, es ist so gut gelaufen. Weil er hat sozusagen die Rolle des Märtyrers damit erfüllt. Er hat diesen Weg aller iranischen Helden. Er war Teil dieser Heldensage geworden. Und dieser Märtyrer-Topos ist einfach sehr, sehr tief drin. Und Mussawi hat eigentlich diese Kampagne erst überhaupt das richtig gestartet. Also dass diese Mobilisierung kam ja erst ganz zum Schluss zustande, weil viele eigentlich gar nicht wählen gehen wollten. Weil Ahmadinejad ihn so massiv angegriffen hat. Ahmadinejad hat ihn angegriffen, hat seine Frau angegriffen, hat ihn moralisch diskreditiert. Und das war etwas, wo dann auch sehr viele Leute instinktiv zum Opfer gehalten haben. Diese Sympathie mit dem Opfer ist etwas, was damals zum Wahlsieg Khatamis geführt hat, weil das System gegen ihn war. Und das hat nun dazu geführt, dass man sich instinktiv mit Mussawi solidarisierte und dieses Feindbild Ahmadinejad überhaupt erst richtig entstand. Wir haben über die jungen Leute gesprochen. Und natürlich müssen wir in dieser Sendung mit den jungen Leuten über die Medien sprechen, die sie benutzen. Und die ja eine immer größere Rolle spielen, von den Machthabern zwar manipuliert, gestört und auch ausgeschlossen werden, aber doch immer näher an den Konfliktzonen dran sind, wie wir weltweit beobachten. Das Programm der BBC hat zu einem diplomatischen Konflikt größeren Ausmaßes geführt. Frage Navid Kermani, wie kann die Bewegung heute überhaupt noch kommunizieren und wie kommt man heute an Informationen aus dem Iran? Also es gibt immer noch sehr viele Menschen im Iran, natürlich jetzt wieder in der Tat eher die Oberschicht, die immer noch Satellitenfernsehen empfangen kann. Dann gibt es einen Störsender und dann kommt am nächsten Tag der Techniker und stellt eine neue Frequenz ein. Das ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Und die BBC ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen, die schaut, wie sie dann doch wieder senden kann. Und die Islamische Republik hat auch ihre Techniker und versucht, das zu verhindern. So dass man abends dann immer telefoniert, wo ist jetzt BBC zu empfangen? Und die Leute sind extrem politisiert, also das, was ich überall gesehen habe, abends läuft nur BBC, CNN und vor allem auch Al Jazeera, dieses englische Programm, wird sehr viel gesehen, weil es sehr, sehr gut ist und sehr nah an den Dingen dran ist und man eben nicht nur von der Wohnung aus seine Korrespondentenberichte schickt. Also da gibt es in der Tat eine soziale Teilung. Man kann die Satellitenschüssel nicht mehr auf dem Dach haben, wie es vorher war. Man kann sie höchstens auf dem Balkon haben. Andere Informationen sind in der Tat sehr, sehr schwierig zu bekommen. Sie sind eigentlich fast nur noch zu bekommen über Internet. Und zwar auch nicht auch nur über E-Mail, weil der Internet ist so langsam geworden, dass man kaum noch Webseiten aufrufen kann. Und dann werden eigentlich fast alle Webseiten auch gestört und gehackt. Also etwa die Webseite von Mussawi wird beinahe täglich gehackt. Und dann kommt sie auf einen neuen Server und sie wird wieder in Gang gesetzt. Aber Mussawi ist offenbar auch ganz alleine. So wie es aussieht, hat er gar keine Mitarbeiter mehr, die irgendwas für ihn groß machen. Seine Mitarbeiter sind verhaftet worden und seine Wahlkampfzentrale ist zerstört worden und verplombt worden. Also er sitzt offenbar, nach allem, was man weiß, sitzt er zu Hause oder an einem anderen Ort und kommt ab und zu mal ins Internet und hat eine Mitteilung auf seiner Website. Ich habe gehört, dass im normalen E-Mail-Verkehr zwischen den Leuten der Name Mussawi auch auseinandergezogen und sozusagen verpixelt oder verschlüsselt oder wie auch immer wird, damit die verschiedenen Suchsysteme und Suchfilter des Regimes da nicht Zugriff haben können. Da wissen Sie jetzt mehr als ich. Also mir ist es noch nicht aufgefallen. Also ich bin in ein, zwei dieser Google Groups, wo man ständig diese E-Mails bekommt, also jede halbe Stunde bestimmt 10, 20. Und das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, aber könnte gut sein. Und es wird aber, sagen, es ist wirklich, die versuchen jedes Mal dann zu sagen, jetzt ist die Seite so und so, ist dort und dort. Mhm. Sucht sie dort und dort. Und dann, aber es ist in der Tat sehr, sehr schwierig geworden zu kommunizieren. Und noch ein Hauptgrund, weshalb diese Bewegung auch nicht mehr es schafft, diese Millionen zu mobilisieren. Weil das ursprüngliche Hauptkommunikationsmittel war SMS. Dann und dann, dort und dort. Man kann überhaupt keine SMS mehr verschicken im Iran. Dann Handy geht nur noch vormittags, also dann, wenn die Leute sich eigentlich demonstrieren, wenn die demonstrieren wollten, wird es vorher abgeschaltet. Internet ist eigentlich nur noch E-Mail möglich. Das heißt, der ganze Zugang zu Webseiten ist nur dann möglich, wenn man noch DSL hat. Dadurch erreichen uns diese YouTube-Bilder. Mhm. Das sind Einzelne, die noch DSL-Leitung haben, die schnell genug sind, um diese Bilder hochzuladen. Und ansonsten ist es Mund-zu-Mund-Propaganda und eben natürlich die ausländischen Sender, die eine sehr wichtige Arbeit. Gerade der persischsprachige Dienst der BBC, der übertrifft sich wirklich jeden Abend an Gehalt und an Genauigkeit. Er ist wirklich sehr, sehr gut. Es gibt diese Vergleiche, die Proteste seien nie so groß gewesen seit der Islamischen Revolution 1979. Damals hatten vor allem auch jüngere Frauen große Hoffnungen in diese Islamische Revolution gesetzt, die dann sehr schnell auch enttäuscht wurden. Welche Rolle spielen die Frauen heute? Also erstens mal sind sie auf den Straßen sehr, sehr präsent. Also bestimmte 50% der Demonstranten waren Frauen. Sie waren sehr, sehr aktiv. Sie haben sich auch bei den Straßenkämpfen sogar beteiligt, also Steine geschmissen und all das. Also auch dort. Sie sind ein führender Teil der Bewegung. Und auch wenn man eben dann Artikel liest oder so, sind sehr oft von Frauen geschrieben. Und viele haben ja auch Mousavi gewählt wegen seiner Frau, weil seine Frau eine bekannte Professorin, Frauenrechtlerin ist. Mhm. Und auch bei diesen Wahlkampfauftritten immer dabei war. Zum ersten Mal hatte man einen Wahlkampf, wo der Kandidat immer seine Frau mitgenommen hat auf die Bühne und Händchen halten. Und insofern spielen Frauen eine wesentliche Rolle bei dieser Bewegung. Kurzer Blick zum Schluss, Navid Kermani, in die Zukunft. Eine Kollegin hat Kontakt zu der Kulturszene in Teheran und die Künstler und Kulturschaffenden dort sehen, so heißt es, eher schwarz als grün, was die Entwicklung betrifft. Sie erwarten eine zunehmende Repression, in der Einzelne sich dann seine Freiräume jeweils wieder individuell erkämpfen oder suchen muss. Auf der anderen Seite sagen Kommentatoren, so leicht wird sich diese veränderte Stimmung nicht mehr unterdrücken lassen. Es muss auch der Staat sich bewegen. Wie sehen Sie das? Also es ist noch zu früh, um jetzt das schwärzeste Szenario zu malen, dass der einfach sich jetzt durchsetzt und der Protest erlahmt und dann ist er in 4 Wochen einfach der unumstrittene Präsident. Und vor allem, das muss man immer dazu sagen, Präsident im Iran ist nicht viel mehr als ein Regierungssprecher. Die Macht liegt beim Revolutionsführer. Das ist noch zu früh zu sagen, wir wissen nicht, was die nächsten Wochen bringen. So wenig vorauszusehen war, dass dieser Protest so entsteht, so wenig vorauszusehen ist, was nächste Woche passiert. Aber gehen wir mal davon aus, dass die Entwicklung sich so fortsetzt, wie sie sich jetzt andeutet, dann ist sicherlich im Kulturbereich, für die Kultur ist es eine Katastrophe. Schon die 4 Jahre Ahmadinejad waren eine Katastrophe. Es gibt auch kaum Romane, die noch erscheinen. Das Kino ist, die meisten Regisseure produzieren nur noch im Ausland und Ähnliches mehr. Also das wird sich eher fortsetzen. Aber was nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, das ist natürlich die Entwicklung in der Gesellschaft. Also was passiert im Privaten? Wie gehen Männer und Frauen miteinander um? Auch was nicht mehr rückgängig gemacht werden, es gab eine extreme Politisierung durch diese Kampagne. Und die Leute haben gemerkt, was für eine Kraft sie auch haben. Also das ist nicht mehr wegzubekommen. Und man weiß einfach mittlerweile, dass dieses Regime auch jegliche Volkslegitimität verloren hat. Die Art und Weise, wie Menschen sich solidarisiert haben auf den Straßen und die Art und Weise, wie viel Widerstand es im System gibt, das bedeutet, dass ab jetzt dieses Regime nur noch mit dem Knüppel herrschen kann, mit dem Militär herrschen kann, mit dem Sicherheitsapparat herrschen kann. Das sind kurzfristig sehr, sehr düstere Aussichten. Aber fragt sich, wie dieses System mittel- oder langfristig überleben will gegen seine eigene Bevölkerung, ohne diesen Rest an Volkssouveränität oder Volkslegitimation, den es doch immer hatte.